Tala Ramnath veröffentlichte in 2008 die CD Samaya, eine Dokumentation der Zusammenarbeit von Musikern der nordindischen und südindischen Klassik, in einem Jagalbandi, einem Duett mit dem Violinisten Ganesh Iyer aus dem südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. Es begleitet wieder auf der Tabla Vijay Gathe. Auf der südindischen Trommel, dem Redangam, spielt Patri Satish Kumar, ein Vertreter der moderneren Spielergeneration. In dem Raga Dharmavati, auch bekannt als Madhuvanti, werden eine Vielzahl von Ragas kombiniert, eine Girlande von Ragas, in der Kompositionsform Raga Malika. Kala Ramnath und Ganesh Iyer verweben die Ragas Ananda Bhairavi, Kuntala Varali und Sindhu Bhairavi. Auf dem Redangam wird ein Dreierbeat Tisra Nadai gespielt, die Tabla setzt dagegen in einem Zwölferbeat Ektal. Auf der Website von IMC, www.imcradio.net, finden Sie neben vielfältigen Informationen rund um die Musiktitel ein Gästebuch, in dem Sie sich mit unseren Hörern zur indisch-klassischen Musik austauschen können. Registrieren Sie sich auch gerne für den Bezug des kostenlosen Newsletters und IMC India Meets Classic hält Sie regelmäßig über neue Sendungen auf dem Laufenden. Telefonisch können Sie bundesweit zum Ortstarif Ihre Wünsche an das Redaktionsteam richten. 0181 99 33 22 38 63. Ragamalika Dharmavati findet sich auf der CD Samaya, eine Veröffentlichung im Jahre 2008 beim Label Sense World Music mit Kala Ramnath und Ganesh Iyer auf der Violine. Die Tabla und dem Ridangam spielten Vijay Gathe und Patri Satish Kumar. Die Suche nach neuen Tonalitäten in Europa, das Experimentieren und Komponieren auf der Basis von mikrotonalen Strukturen ist gleichermaßen geprägt durch die Suche nach einem ursprünglichen Sound. Man wirft dabei den Blick um Jahrhunderte zurück und befasst sich beispielsweise mit dem Nachbau und den Spieltechniken barocker Instrumente. Welche Beziehung hat ein Ausnahmekünstler wie Kala Ramnath mit ihrer Musik zur eigenen Kultur, zur indischen Kultur als Ganzes? I mean, if you look at history, it says that the primordial sound Om, it came from the Vedas. And the Vedas are the scriptures in Hinduism. And they had three notes in the beginning in the Vedas. And from the three notes came the seven notes. So Udatta, Anudatta and Swaritva, the three notes. And they say it is from this Samved in particular that is totally musical, completely. We got the seven notes. And it's amazing that after so many years, I mean nearly 4,000 years, we still have the same seven notes in music. Ich meine, wenn man sich die Geschichte anschaut, sagt sie uns, dass der ursprüngliche Klang Om aus den Veden stammt. Und die Veden sind die heiligen Schriften im Hinduismus. Zunächst, zu Beginn der vedischen Zeit, verwendete man drei Noten. Aus diesen haben sich die sieben Noten entwickelt. Drei Noten, Udat, Danat und Saradret. Aus der Samveda, der Veda der Musik, haben wir die sieben Noten erhalten. Und es ist erstaunlich, dass nach so vielen Jahren, beinahe 4000 Jahre, wir immer noch diese sieben gleichen Noten in der Musik haben. Und die indische Musik ist von spiritueller Natur. Denn 70% der Kompositionen, die wir spielen, handeln von Krishna. Und 30% von der Gottesmutter und Göttinnen. Würde man diesen spirituellen Aspekt aus der Musik heraustrennen, dann könnte diese Musik nicht mehr existieren. Sie ist spirituell. Und wie ich für mich diese Musik verstehe, ich besuche keinen Tempel oder eine Kirche. Ich habe nicht das Verständnis, dass ich jeden Sonntag oder Freitag dorthin gehen müsste. So sehe ich das nicht. Wenn ich die Violine spiele, dann ist das wie ein Gebet. Es ist Meditation, was auch immer. Wann immer ich mich hinsetze, um zu spielen, bin ich mir meines Spielens nicht bewusst. Es ist der Allmächtige, der es macht, dass ich spiele. Ich meine, wenn er es nicht veranlassen würde, mich spielen zu lassen, ich würde nicht spielen. Was auch immer ich spiele, wie auch immer es den Hörer berührt, ich bin es nicht. Es ist der Allmächtige, der mich dazu veranlasst, auf diese bestimmte Art und Weise zu spielen. So betrachte ich es, wenn ich auf der Bühne sitze. Mein einziges Gebet ist, für das, was ich mache, ihm zu danken, was der Allmächtige entschieden hat. Ich bin selbst nur ein Instrument wie meine Violine. Du folgst dem, was auch immer passieren mag. Wenn ich gut spiele, habe ich es ihm zu verdanken. Alle Fehler habe ich selbst zu verantworten. So ist mein Gebet. Das ist alles. Nun präsentiert uns Kala Ramnath eine eigene Komposition in einem langsamen Tempo mit 10 Beats, Vilambit Japtal, im Duettspiel mit dem bekanntesten Instrument Indiens, der Sitar. Der Sitarmeister Purbayan Chatterjee stammt aus einer Musikerfamilie. Bereits sein Vater, Partha Chatterjee, war ein renommierter Sitarmeister in der Tradition der Senya Mahalgarana. Der Raga Kedar, ein Abendraga, benannt nach Lord Shiva, besteht aus einer komplexen Melodik. Sie stellt für jeden Musiker eine große Herausforderung dar. Auf der Tabla begleitet Subhankar Banerjee. Thank you. Glockentrager Kedar in einer eigenen Komposition von Kala Ramnath findet sich auf der CD Samvat, veröffentlicht bei Sense World Music im Jahre 2004. Neben Kala Ramnath spielte auf der Sita Purbayan Chatterjee, auf der Tabla begleitete Subankar Banerjee. In Deutschland, wie größtenteils in der gesamten westlichen Welt, trifft man häufig die indische Musik in Yoga-Zentren an. Nicht selten in Kombination mit einer Art von Esoterik, mit esoterischen Heillösungen, esoterischem Denken und Heilssuchenden. Der Begriff Nada Yoga bezeichnet einen Klang, eine Art innerer Klang, der in jedem menschlichen Körper existiert. Es ist der Terminus Dada. Wie steht es nun um den Hörer einer nordindischen Klassik? Kann sie in ihm einen inneren Klang erwecken, wie im Nada Yoga beschrieben? Whatever yoga and meditation and all other forms are something which help you in your progress to get closer to the Almighty, right? This helps you in your spiritual path, progress in your spiritual path. Music. There's something called Bhakti Yoga in Indian music. Bhakti Yoga is you instead of doing this meditation and doing this yoga and where you are subjecting your body. Yoga und Meditation und all die anderen Formen, was auch immer, ist etwas, das einem für die eigene Entwicklung helfen kann, dem Allmächtigen näher zu kommen. Richtig? Es hilft dir, auf deinem spirituellen Weg, deinen spirituellen Weg zu entwickeln. Und mit der Musik, es gibt in der indischen Musik etwas, das nennt sich Bhakti-Yoga, anstatt Meditation oder Yoga, bei dem man sich auf den Körper konzentriert, um das Ziel der Spiritualität zu verfolgen, gibt es in der indischen Musik das Bhakti-Yoga. Es bringt dich dem Allmächtigen näher, dem Ursprung des Allmächtigen durch Musik. So kann man Musik hören und die Musik verhilft dir, deinen spirituellen Weg zu entwickeln. Und die Musik selbst ist sehr nah zur Natur. In unserer indischen Musik haben wir Ragas für jede Tages- und Nachtzeit. Die Musik verbindet dich im Moment des Hörens mit der Natur, wenn sie zu einer bestimmten Zeit gesungen wird und man wohlklingend singt. Diese Ragas haben Farben, sie projizieren Emotionen, sie projizieren Stimmungen. So gibt es vielerlei Dinge, die Bestand haben. Diese Musik gibt es seit 4000 Jahren. So gab es eine Vielzahl von Studien und wissenschaftlichen Arbeiten. Bevor diese Musik in einem Zyklus von Tages- und Nachtzeiten geordnet wurde, ist viel Forschungsarbeit betrieben worden. Und nun spielt man einen Raga zu einer bestimmten Zeit. Warum? Weil es bestimmte Emotionen weckt, bestmöglichst zu diesem genauen Zeitpunkt. Die Noten kennzeichnen eine Vielzahl von Gefühlen. Sie haben unterschiedliche Färbungen. Durch diese Musik passiert sehr viel. Folgt man dem Bhakti Yoga, wird man den Allmächtigen durch Musik erfahren. With this music. So, if you are a follower of Bhakti Yoga, then you reach your Almighty through music. How you play and what you bring out of yourself, you are to the point of this kind of sound. Indian music is introspective. Die indische Musik ist introspektiv. Sie bewirkt, dass man in sich hineinschaut. Wenn man zum Beispiel Intensivmusik hört, die sehr rhythmisch ist, würde ich sagen, dass sie einen veranlasst, tanzen zu wollen. Musik kann dich zu verschiedensten Dingen anregen. Aber in der Zeit, in der man indisch-klassische Musik hört, wird man völlig ruhig und man begibt sich auf den Weg der Innenschau, das eigene Ich zu betrachten. Man lernt, sich introspektiv nach innen zu wenden. Das bewirkt, dass man sich selbst erreicht, mit der eigenen Seele in Berührung kommt. Das ist es. Get in touch with your soul. That's what is... That's a lot. Yeah. Das Label Sense World Music veröffentlichte in 2008 einen Live-Mitschnitt vom Saptak Festival 2006 in Ahmedabad im indischen Bundesstaat Gujarat mit Kala Ramnath auf der Violine und dem Flötisten Rupak Kulkarni. Kulkarni hat sich auch in der indischen Filmmusik einen Namen gemacht. Sein Spiel kennzeichnet sich aus durch eine Mischung von Gesangsstil, Kayaki und Instrumentalstil, Tatkari. Von der CD The Divine Wheel hören wir den Raga Desh. Dieser findet sich in der klassisch-indischen Musik wie auch in der leichten Unterhaltungsform wie dem Tumri, Gassel oder Get wieder. Es begleitet der Tabla-Virtuose Vijay Kate in einem Wechsel von einem langsamen 16er-Beat Adha Tental zu einem schnellen Rhythmus Drut Tental. den Raga Desh spielten Kala Ramnath auf der Violine, Rupak Kulkarni Flöte und Vichai Gathe Tabla. Die CD The Divine Wheel ist ein Live-Mitschnitt vom Saptak-Festival 2006 und beim Label Senseworld Music veröffentlicht.